WDR 5. Neugier genügt. With 145 years of experience, HSBC can help you make the most of this world. HSBC, the world's local bank. Die HSBC, eine Bank, die sich in ihren Werbespots stets als guter Freund von nebenan und als verständnisvoller Helfer für jedermann darstellt. Tatsächlich ist sie ein Gigant und gehört zu den größten Banken der Welt. Ihre Bilanzsumme ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Zwischen 2006 und 2013 um annähernd 10%, von knapp 2.400 Milliarden auf fast 2.700 Milliarden US-Dollar. Die HSBC ist auf allen Kontinenten dieser Erde vertreten, hat mehr als 6000 Vertretungen und Filialen in 74 Ländern. Das Ereignis, das wohl als eine der größten Erschütterungen in die 150-jährige Geschichte der Bank eingehen dürfte, beginnt hier, geradezu idyllisch, unweit der berühmten Wasserfontäne am Genfer See. Quai de Berck. Edelrestaurants, Hotels und die HSBC residieren an dieser Adresse, direkt am Ufer der Rhone. Hier geht auch der IT-Spezialist Hervé Falciani ein und aus. 2006 ist er von der HSBC-Zweigstelle in Monaco nach Genf gewechselt. Und bei der Prüfung der Privatkundendaten stellt Falciani schon bald fest, dass diese unter anderem nicht optimal gesichert sind. Er gibt diese Information auch an das Management weiter. Eine Rückmeldung bekommt er aber nicht, so stellt es Falciani dar. Die HSBC bestreitet das bis heute. Zweifelsfrei fest steht aber, dass der heute 42-Jährige durch seine Arbeit an und mit den Kundendaten einen tiefen Einblick bekommt in das, was unter der HSBC-Oberfläche abläuft. Er will, dass die Öffentlichkeit davon erfährt, so zumindest erzählt es Falciani in einem Interview. Man hat ja äußerst selten bei Organisationen wie einer Bank die Möglichkeit nachzuweisen, was da passiert. Man weiß das, aber man kann es nicht beweisen. Aber dort, nach vielen Jahren, gab es endlich die Möglichkeit, an Beweise zu kommen. Der Ex-HSBC-Mitarbeiter entschließt sich, die Daten von mehr als 100.000 Kunden herunterzuladen. Bis zum Jahr 2008 hat er sie zusammen. Daten von Konten, auf denen umgerechnet rund 75 Milliarden Euro liegen. Von nun an beginnt sich Falcianis Leben radikal zu verändern. Für den ehemaligen Bankangestellten beginnt ein Krimi, der bis heute nicht beendet ist. Falciani will die Öffentlichkeit über seinen brisanten Fund informieren, denn er ist sich sicher, dass die Daten eins deutlich belegen. Bei der HSBC in Genf ist vieles aus dem Ruder gelaufen, und zwar gewaltig. Doch anfänglich interessiert sich kaum jemand dafür. Ladies and gentlemen, welcome to Beirut. The local time is 20 minutes to 5. Anfang 2008 reist Falciani gemeinsam mit seiner damaligen Freundin in den Libanon. Unter falschem Namen will er angeblich die Daten zu Geld machen. Erfolglos. Falciani wendet sich daraufhin an Behörden, in Frankreich, auch in Deutschland. Aber das mit einem deutschen Steuerfahnder verabredete Treffen platzt kurzfristig. Im Frühjahr 2008 erfährt die Schweizer Polizei, dass es bei der HSBC einen Datendiebstahl gegeben hat. Im Juli erklärt der damalige Leiter des HSBC-Privatkundengeschäftes, Chris Mears, in einer Anhörung im britischen Parlament: Wir untersagen es unseren Mitarbeitern, Kunden zur Steuerhinterziehung anzustiften bzw. sie dabei zu beraten. Und wenn sie einen Verdacht haben, etwas davon mitbekommen, dann müssen sie einen Verdachtsbericht an die Behörden schreiben. Kurz darauf kommen die Behörden in der Schweiz Falciani selber auf die Schliche und nehmen ihn fest. Dem gelingt aber die Flucht nach Frankreich, weil ihn die Polizei nach einer Vernehmung wieder laufen lässt. Erst ein Jahr nach dem Diebstahl kann Falciani seinen heiklen Fund endlich in Sicherheit bringen. Er übergibt die Daten den französischen Steuerbehörden. Auch Staatsanwalt Eric de Montgolfier wirft einen Blick darauf. Wir konnten mit Unterlagen aus dem Inneren des Schweizer Bankensystems zeigen, dass eine große Zahl von Leuten ein irreguläres Guthaben besaß. Es ging wirklich um viel Geld. Und außerdem war die Liste auch deshalb einzigartig, weil es ja nicht nur um Frankreich ging, sondern um ungefähr 100.000 Konten. Und die Inhaber kamen von überall her, von überall. Das Datenpaket umfasst tausende Beratungsprotokolle und Kontoinformationen, Kontostände, Geheimhaltungsanweisungen, Ausweisdaten. Es handelt sich um Material, das die Herzen von Steuerfahndern weltweit höher schlagen lässt. Doch eine systematische Aufarbeitung der Unterlagen findet in Frankreich nicht statt. Zwar ermitteln dort die Behörden konsequent, doch das Land gibt lediglich einen Teil der Daten an andere Staaten weiter, darunter auch Deutschland. Rudolf Schmenger zählt zu den erfolgreichsten Steuerfahndern hierzulande. Über 10 Jahre hat er in diesem Bereich gearbeitet. Zuletzt war er für die Prüfung von Konzernen und Großbetrieben eingesetzt. Heute ist er Steuerberater. Diese Unterlagen sind natürlich ein Jahrhundertpfund für jede Ermittlungsbehörde. Ich durfte ja die Unterlagen einsehen. Man hat sehr selten in dieser Qualität auch die Beihilfehandlungen aufgezeigt. Größere Schlagzeilen macht die Falciani-Liste dann noch einmal im Oktober 2012, allerdings unter dem Namen Lagarde-Liste, benannt nach der früheren Finanzministerin Frankreichs. Die hatte auch Griechenland ein Datenpaket übergeben, zunächst passiert allerdings wenig. Unter anderem, so die Begründung des früheren Finanzministers Yorgos Papakonstantinou, weil die Liste verschwunden sei. Später taucht sie wieder auf, allerdings getilgt um die Namen von 2 Verwandten des Politikers. Im Zuge des Skandals hebt das griechische Parlament im Sommer 2013 seine Immunität auf. Inzwischen muss sich Papakonstantinou vor Gericht für seine mutmaßlichen Verfehlungen verantworten. Die Berichterstattung über die Falciani-Liste wäre langsam aber sicher eingeschlafen. Die geheimen Tabellen und Papiere wären in den Behörden allmählich Stück für Stück abgearbeitet worden, ohne dass die Öffentlichkeit je erfahren hätte, was für einen Sprengstoff die Daten darstellen. Doch es kommt anders. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei Schweizer Konten bei der größten Bank Europas, der HSBC, wurden Milliardenbeträge an Behörden und Finanzämtern vorbeigeschleust. Das haben neue Auswertungen der sogenannten SwissLeaks-Daten ergeben. Aufgelistet werden über 100.000 mutmaßliche Steuerflüchtlinge aus mehr als 200 Ländern. Die Unterlagen belegen im Detail, wie Bankberaterkunden halfen, ihr Vermögen gezielt zu verschleiern. In einer Stellung am 8. Februar, 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit, platzt die mediale Bombe. Die Falciani-Daten haben letztlich ihren Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Eine geheime Quelle hatte sie dem Internationalen Konsortium für investigative Journalisten zugespielt. So konnten 140 Reporter aus 45 Ländern die Daten monatelang durchforsten. Sie werteten tausende Excel- und PDF-Dateien aus, stellten hunderte Anfragen an die Behörden. Schnell steht fest, die Daten erlauben den Reportern tatsächlich einzigartige Einblicke in das System einer Bank, bei der einiges gehörig schiefläuft. On Panorama tonight, serious questions for the government and the city. Why did our biggest bank help wealthy clients dodge tax? And the banking giant HSBC has helped thousands of wealthy clients evade hundreds of millions of pounds worth of tax. No, when you were in charge at HSBC. No comment. Mate. HSBC, your bankers were helping people dodge tax. Die Falciani-Daten reichen von 1988 bis 2007. Darin befinden sich Betrüger, Drogen- und Waffenhändler, korrupte Politiker und Steuerhinterzieher und viele weitere Personen, die Banken intern als Risikokunden bezeichnen. Dass die HSBC in der ganzen Welt keine Hemmungen hatte, Gelder anzunehmen, die aus Kriminalität, Steuerhinterziehung und anderen Straftaten kamen, zeigt, wie rücksichtslos diese Bank ihr Geschäft betreibt. Es zeigt, dass die HSBC wirklich nur ihren eigenen Profit im Auge hatte. So Markus Henn von der Nichtregierungsorganisation Tax Justice Network, der es außerdem für empörend hält, dass sich auch ein Cousin von Syriens Machthaber Assad in der Kundenliste befindet. Rückblende. 26. Februar 2004, Durban, Südafrika. In der Hafenstadt mit ihren 3,5 Millionen Einwohnern ist es drückend heiß an diesem Donnerstag. Ein Beraterteam der HSBC hat sich von Genf aus auf den Weg nach Durban gemacht. In einem Protokoll heißt es später: Ram und ich haben mit dem Kunden im Hilton gesessen. Ihm gehört ein Mobilfunkunternehmen. Insgesamt soll der Kunde ein Vermögen von 30 Millionen Dollar besitzen. Kein ganz großer Fisch, aber auch nicht ganz uninteressant. Das Treffen war sehr angenehm. Wir haben vor allem über eine angekündigte Amnestie für Steuerhinterzieher gesprochen. Der Kunde war sich unsicher, ob er seine Anlagen bei uns den Behörden melden soll oder nicht. Bislang haben wir dazu noch keine Rückmeldung. Ein Kunde informiert seine Bank darüber, dass er sein Konto nicht beim Finanzamt gemeldet hat. Eigentlich Grund genug, ihn des Hauses zu verweisen und die Behörden einzuschalten. Doch offenbar passierte bei der HSBC Genf nichts dergleichen. Im Gegenteil, weitere HSBC-Protokolle belegen, dass Banker nicht nur wussten, dass ihre Kunden Steuern hinterziehen, sie halfen ihnen sogar dabei. Kontounterlagen werden in der Bank zurückgehalten oder sogar vernichtet, damit Steuerfahndern im Zweifelsfall kein Beweismaterial in die Hände fällt. Auf Anrufe beim Kunden zu Hause wird verzichtet, damit niemand von Kontakten in die Schweiz erfährt. Klienten erhalten auf Wunsch geheime Nummernkonten und Offshore-Firmen, um ihre Vermögen anonym zu verstecken. Der Vorsitzende einer großen australischen Bank verlangt von den HSBC-Mitarbeitern, dass sie ihn nicht mit seinem richtigen Namen, sondern mit einem Tarnnamen ansprechen. Dazu schreiben sie ins Protokoll: Der Kontoinhaber will ausschließlich mit dem Namen Mr. Shaw angesprochen werden. Also haben wir während der gesamten Diskussion nur von Mr. Shaw gesprochen. Es sind Indizien wie diese, die den Ex-Steuerfahnder Rudolf Schmenger zu einem klaren Urteil bewegen. Zwar gibt es gute Gründe für ein legales Konto in der Schweiz, etwa weil man dort einen Zweitwohnsitz hält oder um Währungsschwankungen abzusichern. Dennoch dürfte es bei sehr vielen der HSBC-Fälle um Illegales gehen. Und das war wohl auch den Bankberatern klar, ist sich Schmenger sicher. Das sind ja alles genau diese Tatbeihandlungen, die die Beihilfe unumstößlich dokumentieren. Die Bank weiß, dass der Bankkunde mit nicht rechtsstaatlichen Mitteln versucht, Gelder zu verschleiern. Und die Bank ermöglicht mit all ihrem Tun, dass der Kunde in den tatsächlichen Genuss dann letztendlich kommt. Tatsächlich stoßen die Journalisten auf zahlreiche Hinweise, die weit über den Tatverdacht der Steuerflucht hinausgehen. So machte die HSBC Genf Geschäfte mit Waffenhändlern, Betrügern und sogar mit mutmaßlichen Terrorfinanziers. Mal lassen sich Kunden auf Wunsch Zehntausende Dollar in kleinen gebrauchten Scheinen ausbezahlen, ein andermal zahlt ein Kunde, ein privater Geldeintreiber aus Serbien, 20 Millionen Dollar auf sein Konto ein. Woher das Geld stammt, bleibt unklar. Nachfragen, Fehlanzeige. Die HSBC hat es, so Hen. Sie hat es eindeutig versäumt, von sich aus die Geldwäschebekämpfung umzusetzen, die es gibt. Sie hat nicht geprüft, ob die Gelder zum Beispiel kriminellen Hintergrund haben. Und das wäre also der große Vorwurf, dass sie da das unterlassen hat. Auch die Schweizer Regierung und die FINMA, die Schweizer Finanzmarktaufsicht, scheint das Treiben der HSBC nicht weiter gestört zu haben. Zumindest unternehmen sie nichts. Und was passiert in den anderen Ländern, die die Daten bekommen? Deutschland hat die relevanten Auszüge aus der Falciani-Liste aus Frankreich bekommen. Das Bundesfinanzministerium teilt auf Anfrage mit: Am 12. Oktober 2010 wurden die Daten, die deutsche Steuerpflichtige betreffen, durch das Bundeszentralamt für Steuern von der Direction Générale des Finances Publiques in Paris entgegengenommen. Doch bei der Datenweitergabe passiert ein schwerer Fehler. Denn die deutschen Behörden erhalten lediglich die Namen von 1136 deutschen HSBC-Kunden. Nach Recherchen von NDR, WDR und SZ befinden sich aber 2106 deutsche Namen auf der Liste. Weshalb den Behörden hierzulande knapp 1000 Namen nicht zugegangen sind, ist bis heute nicht geklärt. Lisa Paus, steuerpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Wenn Informationen da sind, dass Steuerhinterziehung begangen worden ist von deutschen Staatsbürgern, dann muss dem auch vom Staat nachgegangen werden, ohne Wenn und Aber. Was mit den Informationen passiert ist, die 2010 nach Deutschland gelangt sind, lässt sich nicht zweifelsfrei rekonstruieren. Eine Länderabfrage zeigt zwar einige Details, doch eine detaillierte Fallstatistik liegt nicht vor. Unklar ist bis heute auch, ob es in Deutschland Ermittlungen gegen die HSBC und ihre Mitarbeiter gibt, wegen des Verdachts auf Beihilfe zur Steuerhinterziehung. In Belgien und Frankreich ist das der Fall. Und das sei auch gut so, sagt der renommierte Steuerstrafrechtler Achim Dörfer. Es gibt eine gesetzliche Verpflichtung, wenn ein Anfangsverdacht vorliegt, dann auch zu ermitteln und wenn solche Daten unterwegs sind, schon zu sehen, dass man die bekommt. Die Länder, die mithilfe der Swissleaks-Informationen entgangenen Steuereinnahmen nachgeforscht haben, konnten satte Rückforderungen erzielen. Die Summen reichen von 5 Millionen Euro in Irland, über 20 Millionen in Kanada, bis zu 440 Millionen Euro in Indien. Bis jetzt belaufen sich die Rückforderungen auf über 1 Milliarde Euro. Diese Bank hat das angeboten, was eigentlich alle Banken anbieten, vielleicht sogar anbieten müssen, um ihre Kunden zu halten. Auch für diese sittenwidrige Geschäfte gibt es einen Markt. Und wenn die Bank A gewisse Anlagen, gewisse Transferwege nicht anbietet, dann geht der Kunde zur Bank B bzw. zur Bank C. Rudolf Elmer, früher Mitarbeiter des Schweizer Bankhauses Julius Bär, sieht das genauso. HSBC ist nur die Spitze des Eisbergs, um Klartext zu reden. Mit 150 Privatbanken in der Schweiz gibt es eine gewaltige Dunkelziffer. 20 Jahre lang hat Elmer bei Julius Bär gearbeitet, bevor auch er zum Whistleblower wurde. Elmer sorgte dafür, dass die Enthüllungsplattform WikiLeaks zahlreiche Kundendaten veröffentlichen konnte. Er erkennt zwar an, dass es politische Fortschritte gibt, darunter den unlängst beschlossenen automatischen Informationsaustausch. 51 Länder haben sich im vergangenen Jahr dazu verpflichtet, Informationen über Steuerangelegenheiten auszutauschen. Zu glauben, damit sei das Problem der Steuerhinterziehung gelöst, sei allerdings mehr als naiv. Es wird schwieriger für Herr und Frau Jedermann, zum Beispiel mit einem Konto über 50 oder 100.000 Euro, die in die Schweiz zu verstecken. Jedoch sind dies die kleinen Fische. Die großen Fische haben bereits Strukturen aufgesetzt, um dem automatischen Informationsaustausch zu umgehen. Vermögensberater auf der ganzen Welt sind nach Elmers Einschätzung nach wie vor gerne dabei behilflich, das passende Schlupfloch zu finden. Doch was folgt aus der HSBC-Berichterstattung und die vielen anderen Enthüllungen über die Machenschaften krimineller Banker und korrupter Steueroasen? Die Folgen sind überschaubar, aber es gibt sie. Derzeit versuchen Behörden weltweit, die Falciani-Liste auf bisher unbekannte Fälle zu durchsuchen. In Indien etwa gibt es entsprechende Pläne. Die Regierungen in Dänemark und Norwegen haben angekündigt, dass sie die brisanten Daten aus Frankreich ebenfalls anfordern wollen. Auch Schweden und Finnland wollen ermitteln, genau wie Österreich und Island. Für die HSBC selbst ist der Schaden groß. Im 150. Jubiläumsjahr ist die Bank auf ihrem Image-Tiefpunkt angekommen. HSBC's Swiss private banking arm has helped thousands of wealthy clients to evade tax, and the files were leaked. SwissLeaks, plus de 180 milliards d'euros. Wenige Tage nach der Veröffentlichung entschließt sich dann endlich auch die Staatsanwaltschaft in Genf, Ermittlungen aufzunehmen. Ermittler durchsuchten an diesem Mittwoch die Büroräume des Unternehmens in der Genfer Innenstadt. Generalstaatsanwalt Olivier Journeau erklärte, das Ziel dieser Untersuchung ist zu prüfen, ob die veröffentlichten Informationen fundiert sind und ob der Bank oder natürlichen Personen tatsächlich etwas vorzuwerfen ist. Besonders große Wellen schlagen die SwissLeaks-Enthüllungen aber am HSBC-Stammsitz in London. Hier tritt der frühere langjährige HSBC-Chef Lord Stephen Green von seinem Posten im Beirat des britischen Bankenverbandes zurück. Auch die amtierende HSBC-Führung kommt in schweres Fahrwasser. Sie räumt zunächst in einer schriftlichen Stellungnahme ein, dass sie in den vergangenen Jahren schwere Fehler bei der internen Kontrolle gemacht hat. Gleichzeitig betont sie, dass sich die Bank inzwischen von der Mehrheit der früheren Kunden getrennt habe. Diese hätten nicht mehr den inzwischen geltenden, strengeren Regeln entsprochen. In großen ganzseitigen Zeitungsanzeigen entschuldigt sich die Bank für ihre offensichtlichen Vergehen in der Vergangenheit. Auch Vorstandschef Stuart Gulliver bittet die Öffentlichkeit in einer Ausschussanhörung im britischen Parlament um Verzeihung. Ich möchte gern offiziell festhalten, dass wir uns für die inakzeptablen Vorgänge im Rahmen unseres Schweizer Privatkundengeschäftes Mitte der 2000er Jahre entschuldigen. Wir entschuldigen uns bei Ihnen allen, bei unseren Kunden, unseren Aktionären, der gesamten Öffentlichkeit. Das war inakzeptabel. Wir bedauern das sehr. Und nicht zuletzt hat das auch den Ruf von HSBC beschädigt. Trotz dieser warmen Worte bleibt bei vielen das ungute Gefühl, dass die HSBC in den vergangenen Jahren ganz bewusst diese Geschäfte gemacht hat. Und wie die Geschäfte heute laufen, das weiß derzeit niemand. Die Öffentlichkeit muss den Versprechen der Banker trauen, sich künftig an die Regeln zu halten. Denn SwissLeaks gewährt zwar einen einmaligen Einblick in das Treiben einer Großbank, Doch obwohl zehntausende Dokumente ausgewertet wurden, bleiben die Rechercheergebnisse nur ein Fragment. Über die Frage, ob die HSBC Genf lediglich ein bedauernswerter Einzelfall ist und andere Großbanken wesentlich verantwortungsvoller agieren, kann bislang nur spekuliert werden. Auch der Ex-Steuerfahnder Rudolf Schmenger hofft deshalb, dass SwissLeaks nicht die letzte Enthüllung ist, die Licht ins Dunkel mancher Bankgeschäfte bringt. Man müsste jetzt an die Insider, an die Whistleblower appellieren, dass sie weitere Informationen liefern, indem auch weitere Banken mit ihrer Vergangenheit belastet werden. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.